Wenn man von der Berliner Elektronikschule spricht, dann sind Gruppen wie Tangerine Dream und Ashra Temple gemeint. Diese Synthesizer- und Elektronikmusiker haben dieser Musik in den 70ern ihren Stempel aufgedrückt. Selbst heutzutage, Jahrzehnte später, gibt es Berliner, die diese Tradition pflegen und recht erfolgreich sind. Beispiel Cosmic Baby, der sphärische Elektronikmusik mit fließenden Bildern kombiniert und alles andere als angestaubt wirkt. Wir hörten ihn mit Der Flug. Die Berlinerin Ulrike Harge ist seit Jahren aktive Musikerin am Theater und Mitglied der Rainbirds. Die charismatische Popband hat sich mit ihrem großen Hit Blueprint zu anderen Ufern der Popmusik aufgemacht und lebt vor allem durch die musikalische Stimme und markante Stimme von Katharina Frank. Rainbirds jetzt mit Education of the Soul.